der NetBib-Podcast. Der kuriöse Bibliotheksbote, worin zu finden sind allerlei neue Zeitungen. Am Mikrofon Christian Blies. Na, hätten Sie es gewusst, dass der 10. Februar ein ganz, ganz, ganz besonderes Datum für das NetBib-Blog ist? Das ist er in der Tat. Und denn vor 7 Jahren postete Adlef das erste Posting mit den denkwürdigen Worten: Dies ist ein Test in das damals noch leere Blog. Was mich dann übrigens später dazu ermunterte, mich auch mal mit dieser sonderbaren Technologie zu beschäftigen. Und wohin hat's mich geführt? Zu einem der vielen Co-Autoren, die das Blog fleißig befüllen. So ist das Leben. Vielleicht haben wir beim kommenden Barcamp in Berlin ja mal die Gelegenheit, Adlef genauer zu befragen, wie das NetBib so entstanden ist. Ich weiß, es gibt schon etliche schriftliche Berichte darüber, aber es ist natürlich immer interessanter, das Ganze dann aus dem Munde desjenigen zu hören, der dafür dann auch wirklich verantwortlich ist. Ich werde auf jeden Fall komme, was da wolle, erscheinen beim Barcamp. Es ist zwar noch eine Weile hin, aber so allmählich sollte man sich ja schon mal ein bisschen Gedanken um einen Hotelplatz machen. Nicht, dass man dann am Ende in der Jugendherberge landet. Also nichts gegen Jugendherbergen, natürlich, aber irgendwann ist man dafür einfach nun zu alt. Ein durchaus spannendes Projekt hat die NetBib-Leser in der letzten Zeit bewegt. Ein englischsprachiges Blog von deutschen Bibliothekaren. Wie weit es mittlerweile gediehen ist, soll im Schwerpunkt dieses Podcasts erläutert werden. Bevor wir dann in die Meldungen der letzten Wochen einsteigen, noch was in eigener Sache. Der NetBib-Podcast wird jetzt auch im Org-Vorbis-Format angeboten. Dabei muss ich persönlich nun keine weitere Umwandlungsarbeit erledigen, das macht nämlich archive.org für mich. Ist doch prima, wenn einem Arbeit abgenommen wird. Noch feile ich ein wenig dran. Ich hoffe, dass ich das NetBib sozusagen als Hausmarke oder als Label dort anmelden kann. Dann wird das Finden der Podcasts auch einfacher. Aber immerhin, wir erweitern die Formatvielfalt. Ist doch auch schön. Eine Einschränkung gibt es bislang noch. Momentan ist das Org-Vorbis-Angebot auf die DSL-Ausgabe des Podcasts begrenzt. Wie ich weiß, gibt es durchaus noch sehr teure analoge Modemhörer. Ich würde daher gerne von Ihnen direkt wissen, ob Sie auch eine Org-Vorbis-Variante haben möchten. Vielleicht reicht Ihnen auch das normale MP3-Format. Der nächste Schritt wäre dann sicherlich mal eine Live-Sendung, in der Sie sich direkt per Telefon oder Mail anschalten könnten. Es gibt da ein Angebot namens Gumshoe oder so ähnlich, das sowas ermöglicht. Muss ich mir nochmal anschauen die Tage. Vielleicht tüfteln wir dann noch was gemeinsam mit den anderen Autoren im NetBib-Team aus. Mal schauen. Soll eigentlich ganz einfach sein, habe ich mir sagen lassen. Es gibt schon diverse Podcasts, die mit diesem Teil sozusagen live aufgenommen werden und dann eben halt später nochmal zum Anhören bereitgestellt werden. Jetzt aber die Meldungen des NetBib-Blogs nachzulesen unter log.netbib.de. Wenn im normalen Haushalt scherzhaft die Rede vom Giftschrank ist, dann ist damit eher der Medizinschrank oder der Apothekenschrank gemeint. Ein Giftschrank in einer Bibliothek enthält nun keine Medikamente, aber durchaus Schriften, die im übertragenen Sinne giftig sein können. Bekanntlich hat Umberto Eco das in der Name der Rose sehr wörtlich genommen und die Zeitung Die Welt versucht, den Begriff Remota zu erklären und steigt mit dem Beispiel von Umberto Eco dann auch direkt in den Artikel ein. Für die Popkultur hat Umberto Eco den Remota-Topos sinnfällig aufbereitet. In dem Roman Der Name der Rose bestreicht der Mönch Jorge von Burgos jede einzelne Seite eines Aristoteles-Buches mit Gift. Die Ironie dieser fiktiven Geschichte besteht zum einen darin, dass Umberto Eco die Phrase vom literarischen Giftschrank wörtlich nimmt. Zum anderen liegt sie darin, dass Burgos zwar um die potenzielle Sprengkraft des Textes weiß, aber ihn nicht vernichten mag. Für die Dauer ihrer Indizierung lagert solche Literatur in separierten Bereichen von Unibibliotheken. Bei allem der Schlüpfrigkeit geziehene Literatur oder politisch bedenkliche Werke, zumal aus der Zeit des Nationalsozialismus, werden dort gehütet und nur zu Forschungszwecken befristet herausgegeben. Beinahe jede Akademie hat Remota weggeschafftes in ihren Beständen. Der Historiker Stefan Kähner, der in München die Ausstellung Remota, ein Blick in den Giftschrank, verantwortet hat, begreift die ungebrochene Aussonderung von Büchern, die längst wieder in den allgemeinen Bestand hätten eingeschweißt werden können, als zeitdokumentarischen Ansatz und pädagogische Geste der Musealisierung. Für Kähner sind sie eine Möglichkeit, den steten Wandel literarischer Freizügigkeit zu erkennen, wie er gerade im 20. Jahrhundert zu beobachten war. So folgten auf einen relativ liberalen Umgang mit problematischer Literatur in der Weimarer Republik, die nur ein ziemlich lax gefasstes Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften von 1926 kannte, gleich zwei Hochzeiten angewandter Aussonderung. Zum einen die barbarische Entsorgung von den Nazis missliebiger Literatur, am 10. Mai jährt sich zum 75. Mal des von der Bücherverbrennung. Zum anderen die hohe Verbotsrate in der jungen Bundesrepublik, nachdem das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften in Kraft getreten war. Dieses Gesetz mag heute weniger Titel treffen und weniger wirkungsmächtig sein als in seinen früheren Jahren. Dies auch deshalb, weil in der Internet-Ära die Ahndung der Verbreitung von indiziertem Text und vor allem Bildmaterial schwieriger geworden ist. So die Welt. Wohl wahr. Im Zeitalter des Internets kommt man relativ leicht an die verbotenen Dinge. Zurzeit wird ja auch mal wieder wegen der Kinderpornografie erwogen, das Internet sicherer zu machen mit Filtern. Ob das wirklich die richtige Vorgehensweise ist? Wo die Rede schon mal von, mehr oder weniger nun Mist war, bleiben wir doch gleich mal dabei. Einem Artikel der freiepresse.de, nein, ich habe jetzt kein N vergessen, die Zeitung heißt so, Freie Presse. Einem Artikel dieser Zeitung kann man entnehmen, dass die Büchereien im Vogtland vorsichtig sind, was Geschenke anbelangt. Leider ist nur noch ein kleiner Anriss im Netz zu finden. Da ich kein Abonnent bin, bleibt mir der gesamte Artikel verschlossen, wie wohl auch dem Rest der Internetwelt. Die zwei Sätze, die ich da zum Thema noch fand, lauteten auf jeden Fall: In der Oelsnitzer Stadtbibliothek sind keine Bücher von David Irving zu finden. Die Leiterin Petra Endres erklärte, gerade bei geschenkten Büchern sei sie immer ganz vorsichtig, nähme nicht alles, da müsse man schon kritisch sein. Außerdem verweist sie auf die staatliche Fachstelle für öffentliche Bibliotheken in Chemnitz, an die sie sich im Zweifelsfalle wenden könne. David Irving? Zugegeben, ich musste jetzt auch mal ein bisschen recherchieren, weil mir der Name nichts sagte. Der Schriftsteller macht seit Jahren von sich reden, weil er den Holocaust leugnet. Die Wikipedia hat da genaueres. Irving wurde zunächst durch Publikationen über die Zeit des Nationalsozialismus bekannt. Später bestritt er den staatlich organisierten Massenmord an europäischen Juden, insbesondere den Einsatz von Giftgas im KZ Auschwitz-Birkenau. Er gilt daher als Geschichtsrevisionist und Holocaustleugner. Deutsche und österreichische Behörden haben Einreiseverbote gegen ihn ausgesprochen. Am 11. November 2005 wurde er aufgrund eines seit 1989 gegen ihn ausgestellten Haftbefehls in Österreich festgenommen und am 20. Februar 2006 zu 3 Jahren Haft verurteilt, von denen er 13 Monate absaß. Das dürfte definitiv also ein Fall für den Giftschrank sein. Von daher durchaus verständlich, wenn er Bücher nun nicht unbedingt im eigenen Bestand haben möchte und man muss wirklich nicht alle Geschenke annehmen. Wenn man allerdings die Geschenke vielleicht nicht braucht, die da ein bisschen unbedenklicher sind, könnte man ja mal die Idee von Bookcrossing aufgreifen. Nur so ein Vorschlag. Das BSZ-Bibliotheksservice-Zentrum in Baden-Württemberg wartete am 5.2. mit folgender Meldung auf. Das Nestor-Handbuch sammelt das derzeit vorhandene Wissen über das vielfältige Thema der langfristigen Verfügbarkeit und Nutzbarkeit elektronischer Ressourcen in einführenden Zusammenfassungen. Das muss man vielleicht jetzt nochmal ein bisschen sich durch den Kopf gehen lassen. Also es geht zum einen um die langfristige Verfügbarkeit, um das Archivieren und natürlich dann auch, wie kann man eigentlich diese elektronischen Ressourcen wiederfinden, mehr oder weniger mal grob übersetzt. Das Nestor-Handbuch ist eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung, so heißt das Ganze. Sie finden den Link zum PDF bei uns im Blog. Klicken Sie einfach in der Themenübersicht auf den betreffenden Link und schon sind sie bei der Meldung angelangt. Einfacher geht's nun wirklich nicht. eReader.com ist einer der größten Online-Stores für E-Books im Internet. Jetzt, so berichtet das Blog Teleread, erweitert das Geschäft sein Angebot um 17.000 Nicht-DRM-Titel von fictionwise.com. Das ist deshalb bedeutend, weil eReader Bücher im Palm-Format anbietet, insgesamt 23.000 Titel bislang. Einige von diesen Titeln kamen schon immer ohne DRM-Maßnahmen aus, aber jetzt wird es interessant sein zu sehen, wie sich die Nicht-DRM-Bücher gegen die schlagen werden, die halt sozusagen mit, naja, Ketten geliefert werden. Shackles steht im Originaltext so schön. Während die Musikindustrie mehr und mehr von DRM abgeht, ist das im E-Book-Handel noch nicht so ganz der Fall. Es wird auf jeden Fall interessant, die Entwicklung in der nächsten Zeit zu verfolgen. Eine Teilnehmerin der letztjährigen ASPB-Tagung regte an, eine Mailingliste für Spezialbibliotheken einzurichten, in welcher der fachliche Austausch zu dieser Bibliotheksart, wie beispielsweise im Forum ÜB, für die öffentlichen Bibliotheken stattfinden könne. Denkbar wären beispielsweise Fragen und Antworten, Stellenanzeigen, Fundstücke und ähnliches mehr. Mittlerweile gibt es diese Mailingliste auch. Den Link zur Anmeldung finden Sie natürlich bei uns im Blog. Nachrichten vom deutschen Bibliothekswesen in die Welt zu transportieren. Warum eigentlich nicht, dachte sich Jürgen Pleninger. Wir kommen also zum schon angekündigten Schwerpunkt. Seine Idee war, ein umgekehrtes Globolibro draus zu machen. Er fragte im Netblog nach, wer dazu Lust hätte und was man so im Allgemeinen dazu meinen würde. Meinungen gab es dann eine ganze Menge. Frank Wiederholt stand schon mal in the Starthouse, hatte aber vorher noch einige Fragen. Trauen sich denn alle zu, ihre Artikel in ein vertretbares Englisch zu übersetzen? Fühlte sich ein Englischexperte zur Korrektur berufen? Und könne jemand beurteilen, wie interessiert die englischsprachige Welt an Berichten aus Deutschlands Bibliothekswesen sei? Content matters, meinte Jürgen dann darauf und bezog sich dann auf diese scherzhafte Erststunde in den Starthouse. Christian Hausch schaltete sich in die Diskussion ein mit dem Hinweis, dass etwas Ähnliches schon im Infobib-Blog mal angedacht war. Er schlug Delicious dafür vor oder einen ähnlichen Dienst. Patrick Danowski meinte, dass das eine das andere ja noch nicht ausschließen würde. Man könne ja einen Blog anlegen und gleichzeitig Delicious nutzen. Während das eine eine dezentrale Lösung sei, wäre ein zentrales englischsprachiges Blog für News aus Deutschland eine feine Sache. Die Inhalte könnten dann per Tag ja direkt in andere Projekte fließen. In dieselbe Richtung ging dann der Vorschlag von Klaus Graf. Die beste Lösung wäre eine mit einem einzigen RSS-Feed beziehbare Kombination aus A, einem zentralen Aggregation dezentraler Beiträge, English only, B, zentralem Gemeinschaftsweblog ausgewählter Übersetzungen oder Zusammenfassungen, also Best of NetBib bzw. anderes Weblog in Very Simple English. Für A, also für die zentrale Aggregation, stünde der RSS-Feed von Archivalias English Corner natürlich gerne zur Verfügung. An B, dem zentralen Gemeinschaftsweblog, würde sich Klaus Graf gern beteiligen. Lambert Heller hatte da so seine Fragen zum Projekt an sich. Keine Frage, Bibliotheken hätten in Deutschland schon Besonderheiten, aber gibt das wirklich genug Stoff her? Wird man regelmäßig zum Beispiel die Library 2.0-Diskussion damit bereichern, dass man mit dem Erfahrungshintergrund eines Landes schreibt, in dem die Daten in MAB statt in MAEC ausgetauscht werden, also in MAP statt in MARC? Um nicht missverstanden zu werden, meinte er, natürlich sei sowas interessant, man kann darüber alle mal was sagen. Deshalb sei ja auch die LibWord-Reihe bei Infobib so interessant gewesen. Er bezweifelt halt nur ein bisschen, dass diese Besonderheit auf Dauer genug Substanz für ein interessantes neues Gemeinschaftsblog habe, aber er werde es mit Sympathie verfolgen. Momentan gibt es mittlerweile einen Blog bei WordPress, für das man sich aber einen neuen Account anlegen müsste, falls man für WordPress.com nicht schon einen hat. Etwas, was vielleicht einige abschreckt, wie Christian Horsch gemeinte. Ein Gruppenblog sei natürlich eine Möglichkeit, aber noch ein Account für noch einen Blog, also zumindest ihn, schreckt das doch ein wenig ab. Ein gemeinsamer Tag, wie zum Beispiel German Liz, würde doch schon reichen, um einen englischsprachigen Neuigkeitenstrom in die weite Welt zu basteln. Zudem fragte er die internationale Community im BIP-Infoblog dann, was sie denn von der Idee halten würde, und er hatte gleich einen Vorschlag fürs Tagging der Artikel. Das finden Sie dann in den Kommentaren nochmal zum eigentlichen Posting. Momentan ist die Diskussion noch im vollen Gange. Wenn Sie sich für das WordPress-Blog interessieren, wenn Sie sich das schon mal angucken wollen, wie das Ganze eventuell aussehen könnte, Sie finden das Blog bei WordPress unter http://germanlibnews.wordpress.com http://germanlibnews.wordpress.com. Das soll es dann für diese Woche gewesen sein. Einige News brauche ich ja auch noch für die schon bald anstehende neue Ausgabe des NetBib-Podcastes, die dann voraussichtlich wieder am Montag erscheinen wird. Ich bemühe mich. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend und auch eine gute Nacht.